Schicksal selbst in der Hand. Für den Fortbestand von Familie, Volk und Vaterland. Wer kennt die Wahrheit? Brecht euer Schweigen. Die Starken überleben, der Tod ereilt die Feigen. Brechen werdet ihr uns nicht. Wir rufen einen jeden hier zur Pflicht. Einmal verbunden auf euch stolz und treu. Voran unsere Fahnen, die flattern hoch im Wind. Wir zeigen der Welt, wer und was wir sind. Es lautet das Gebot, Regung ist der Kampf bis hin zum Tod. Bedingungslose Treue, es erfolgt der Widerstand. Brechen werdet ihr uns nicht. Wir rufen einen jeden hier zur Pflicht. Einmal verbunden auf euch stolz und treu. Voran unsere Fahnen, die flattern hoch im Wind. Wir zeigen der Welt, wer und was wir sind. Formiert sich ein Heer, ein Volk, ein Glaube, wir schreiten zur Tat. Wir wollen keine Terrorherrschaft, kein Kalifat. Es erfolgt die Gegenwehr, aus des Volkes Mitte formiert sich ein Heer. Ein Volk, ein Glaube, wir schreiten zur Tat. Wir wollen keine Terrorherrschaft, kein Kalifat. Wir müssen aufstehen und